Pünktlich zur Umstellung der Uhren auf die Sommerzeit gibt es den NetBib Podcast 72 für Infeed wieder. Moderiert wird er immer von Christian Splies und wie immer werfen wir einen Blick zurück. Zurück ins NetBib-Blog, nämlich das Sie unter log.netbib.de finden. Es sei kaum zu glauben, aber wahr. Die Bibliotheken der Freien Universität Berlin trauten sich tatsächlich an die sogenannte Bibliothek 2.0 heran. Nach der Möglichkeit, RSS-Feeds auf der UB-Homepage oder Neuerwerbungslisten aus dem FU-Katalog zu abonnieren, bieten die FU-Bibliotheken jetzt auch einen Blog, bei dem die UB und die Fachbibliotheken zusammenarbeiten. Zu finden ist das Blog übrigens unter http://blogs.fu-berlin.de/bibliotheken. Warum hat man diesen Schritt gewählt und was möchte man damit erreichen? Die Kollegen aus Berlin geben auf diese Fragen auch gleich die Antworten. Nun, zuerst Informationen modern verpackt an hoffentlich viele Nutzer und Nutzerinnen weitergeben, ist ein Ziel. Da werden zuerst Informationen zu Datenbanken, E-Büchern und so weiter in der digitalen Bibliothek. Hier ändere sich ja ständig was. Ein Blog kann die Nutzer wie auch den Bibliothekaren behilflich sein, up-to-date zu bleiben. Aber auch Background-Infos über die UB, die Fachbibliotheken oder Trends und Interessantes aus dem Bibliothekswesen wollen die Kollegen bloggen. Dafür können sie auf Spezialisten und Spezialistinnen der UB und demnächst auch aus den Fachbibliotheken als Autoren und Autorinnen zurückgreifen. Und auch das ein oder andere Thema aus dem Internet herausfischen. Vor allem aber wünschen sich die Kollegen aus Berlin eines, Kommunikation mit den Nutzern und Nutzerinnen, deren sich der Dinge interessiere. Also, sagen Sie den Kollegen mal so richtig die Meinung. Unter blogs.fu-berlin.de/bibliotheken. Schule und Bücher gehören eigentlich untrennbar zusammen, stellt der Rhein-Taunus-Kurier fest und berichtet über den Schulbibliothekartag. Ein Ereignis, das seltsamerweise in anderen Bundesländern, ich schaue jetzt nicht nach NRW, sogar keiner Nachahmer hat. Der Artikel aus dem Rhein-Taunus-Kurier fährt fort: Auf dem 19. Hessischen Schulbibliothekstag, der in diesem Jahr in der Hofheimer Gesamtschule am Rosenberg stattfand, betonte man auch die Bedeutung von gut organisierten und ausgestatteten Bibliotheken innerhalb von Schulen und stellte Konzepte zur Förderung des Medienbewusstseins bei Schülern vor. Gut, heutzutage könnte man da auch sagen, Medienkompetenz bei Schülern. Wichtiges Thema. Der Rhein-Taunus-Kurier fährt dann fort: Auf dem Gebiet der Schulbibliotheken dürfe die Hofheimer Gesamtschule als Vorbild gelten. Schließlich investiere man erst im letzten Jahr eine große Summe für den Neubau einer schuleigenen Bücherei. Im Anschluss an die Preisverleihung begannen am Vormittag die ersten der insgesamt 38 Workshops, zu denen sich die Lehrer und andere Besucher angemeldet hatten. In den Gruppen erarbeiteten und diskutierten sie unter fachmännischer Leitung relevante Problemstellungen aus dem Schulalltag, die sich alle um die Themenbereiche Lesen, Medienkompetenz und Schulbibliothek drehten. Soweit der Rhein-Taunus-Kurier also zu diesem Thema. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, welche Preisverleihung meinten die Kollegen denn da? Nun, es ging natürlich um den Preis der Schulbibliothek 2009. Jetzt könnte man sich vielleicht denken, dass der mal für das gesamte Bundesgebiet verliehen wird, aber nein, er wird alljährlich in Hessen verliehen und in diesem Jahr gewann die Bibliothek der Aue-Schule in Dietzenbach. Die Begründung: Die Bibliothek der Aue-Schule, die von Eltern und ehemaligen Lehrer und Lehrerinnen unterstützt wird und mit der Stadtbücherei zusammenarbeitet, zeichnet sich durch eine hohe Integration in das Schulleben und den Unterricht aus. Zu ihren vielen Aktivitäten gehören bilinguale Lesungen und das Aufstellen von Lesestelen auf dem Schulhof. Und jetzt nochmal, weil Finanzen und so, wir rücken jetzt nochmal ein bisschen ins Licht, wie das so mit den Finanzen bei Schulbibliotheken so allgemein aussieht, indem wir hier mal nochmal die Pressemeldung zu diesem Thema zitieren. Die Initiative Bildungspate unterstützt in Hessen Schulen und Bibliotheken mit Bücherspenden und Büchersammelaktionen. Dank der Kooperation mit dem Verein beträgt die Preissumme 2000 Euro. Also, Schulbibliothek kriegt einen Preis, der mit 2000 Euro bestückt ist. Der LAG-Vorsitzende Hans-Günther Bree, also wir reden jetzt von der LAG in Hessen natürlich, hat jetzt dann auch nochmal vorgerechnet, dass das dem 4-Jahres-Haushalt einer Grundschulbibliothek entspricht. Also 2000 Euro decken ungefähr 4 Jahre einer Schulbibliothek ab. Nur damit wir hier nochmal so ein bisschen einordnen können, wie das so mit den Finanzen für Schulbibliotheken aussieht. Und ja, in den Zeiten der Finanzwirtschaftskrise kann man natürlich dann auch rechtfertigen, dass, naja, wie dem auch sei. Also 2000 Euro, 4-Jahres-Haushalt einer Grundschulbibliothek, die dann eigentlich auch dazu dienen sollte, dass die Schüler medienkompetent geschult werden. In der guten alten Zeit ging man zur Theke, äußerte seine Wünsche und der Bibliothekar sagte dann entweder ja oder nein zu diesen Wünschen. Nur, die Zeiten sind schon etwas her. Und ob sie nun wirklich gut waren, naja, das ist die Frage. Aber selbst in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts, man höre und staune, gibt es Bibliotheken, die selbst dem System des Katalogs recht kritisch gegenüberstehen. So vermeldete der Kölner Stadtanzeiger, dass Ursula Loos-Brühl, die Leiterin der städtischen Bibliothek in Niederkassel-Ranzel, wohlgemerkt, eine städtische Bibliothek, wir reden hier nicht von einer kleinen Schulbibliothek, kurz abwinken würde, wenn man nach Karteikarten gefragt wird. Der Schrank stünde da eigentlich nur noch als Unterlage für Prospekte. Der Kölner Stadtanzeiger fährt dann fort, wie komme ich als Leserin denn nun an das Buch, das hoffentlich irgendwo im Regal auf mich wartet, mit Loos-Brühls ausgedruckter Liste. Sie hat fein säuberlich alle rund 8000 Bücher, CDs, Softwarepakete und Spiele der Filiale erfasst, alphabetisch nach Namen und Titel. Die Liste ist immer aktuell, so das Zitat der Leiterin. Wer nicht lange suchen will, fragt also am besten direkt die Bibliothekarin. Jetzt kann man natürlich an dieser Stelle einwenden, dass EDV teuer ist und die Kommunen bekanntermaßenweise ja sowieso in dieser Zeit kein Geld haben. Aber nicht doch, liebe Hörer des NetBib-Podcastes, die eigentliche Begründung, warum die Bücherfrauen in Niederkassel-Ranzel keine EDV haben möchten, ist eine ganz andere. Computer, finden sie, halten die Leute nur davon ab, in die Bibliothek zu gehen. Denn wenn sie beim Check im Internet feststellen würden, dass der gewünschte Titel nicht da sei, dann blieben sie gleich zu Hause, befürchtet Loos-Brühl. Sie wüsste von benachbarten Büchereien, die auf EDV umgestellt haben, Neuerscheinungen seien über Monate hinweg ausgebucht. Eigentlich dachte ich persönlich immer, dass Bibliothekare Dienstleister sind und keine Hüter der verlorenen Schätze. Da passt doch der folgende Anruf von Edlef Stabenow wie die Faust aufs Auge. Blei bleibt. Eine sehr schöne Website zum Thema Druck bzw. Bleisatz ist nämlich das Bleisetzer-Magazin. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das alte Handwerk des Schriftsetzers am Leben zu erhalten. Wir suchen, finden und übernehmen die vielfach noch vorhandenen Bleisatzschriften und Materialien, bewahren diese vor dem Verschrotten und damit vor dem Vergessen, indem wir sie wieder in die Produktion zurückführen. Das Bleisitzer-Magazin finden Sie unter www.bleisitzer.de. Da gibt es einen Link zum Blog. Neben vielen Informationen am Lexikon zum Thema und am kleinen Shop für Memorabilia findet man dort auch wunderschöne alte Satzschränke zum Kauf. Vielleicht könnten die Bücherfrauen aus Niedergasse demnächst ja mal einen Bandkatalog im Bleisitz anbieten. Wäre bestimmt auch nicht viel teurer als die Umstellung auf die EDV. Welche Rolle spielen Bibliotheken bei der Neuentwicklung und Programmierung von solchen Programmen? Das ist eine Frage, die der heutige Schwerpunkt beleuchtet, wobei das Ursprungsposting eigentlich eine ganz andere Thematik hatte. Es ging um einen Vortrag, den Jürgen Plieninger über Literaturverwaltungsprogramme hielt. Matti Stör allerdings ging in seinem Kommentar zum Thema noch etwas in die Tiefe. Dass öffentliche, vor allem wissenschaftliche Bibliotheken, Literaturverwaltungsprogramme, Stichwort Campuslizenzen, anbieten und dazu auch Schulungen dazu, sei äußerst wünschens- und lobenswert. Vielmehr fände er folgende Frage allerdings wichtig. Welche Rolle spielten Bibliotheken bei der Neuentwicklung und Programmierung von solchen Programmen? Wie viele Bibliothekare oder Bibliothekarinnen könnten denn programmieren? antwortete Steffi S. Und wenn Sie nur Empfehlungen abgeben sollten, seit wann würden Bibliothekare denn gefragt, welche Funktionen sie wünschen bzw. werden diese Wünsche berücksichtigt? Matti Störs Antwort auf diese Fragen: Wenn er sich die Entwicklung auf dem Stellenmarkt bzw. die Ausschreibungen via Bibliojobs und Co. anschaue, so würde von den wissenschaftlichen Bibliothekaren und Bibliothekarinnen einiges in Sachen IT-Know-how gefordert. Zumindest theoretisch müssen die Voraussetzungen ja irgendwie da sein. Zudem, wenn Bibliotheken nicht gefragt werden würden, warum sollten sie sich im luxischen Sinne dann nicht selbst auf die Tagesordnung drängen? Vorausgesetzt natürlich, sie verstünden Literaturverwaltungsprogramme als ihr Geschäftsfeld. Bemerkenswert in dieser Diskussion ist noch der Beitrag von Anne Christensen. Die Kollegin arbeitet ja bekanntlich am Beluga-Projekt mit und sie schrieb: Die Frage, ob und wie Bibliotheken oder Bibliothekarinnen an entsprechenden Lösungen mitentwickeln können sollen müssen, sei schon richtig echt fortgeschritten. Schon die bloße Vermittlung von Kenntnissen zur Benutzung anstiegiger Programme ist als neues Geschäftsfeld, das sogenannte neue Geschäftsfeld, ja nicht unumstritten. Gerade letzte Woche wurde ihr beim Versuch, das Thema im Kontext der Informationskompetenzaktivitäten ihrer Bibliothek voranzubringen, folgendes Gegenargument vorgehalten: Literaturverwaltung, das ist doch eine Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben und da sind wir ja auch nicht für die Vermittlung zuständig. Ein berückendes Argument. Literaturverwaltung als Kulturtechnik für die Bibliothekare als Vermittler von Medienkompetenz nicht zuständig sein. Informationskompetenz. Das sollen dann die Professoren an der Uni abhandeln. Die können das ja alle mal besser. Nur, können die das denn wirklich? Und findet sich nicht auch im Bestand mancher Bibliothek der ein oder andere Ratgeber zur Literaturverwaltung an sich? Eine sicherlich spannende Diskussion, die noch längst nicht abgeschlossen ist. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, der Link zum Beitrag ist in der Podcast-Themenübersicht ganz einfach anklicken. Das war der NetBib-Podcast 72. Am Mikrofon hörten Sie wie immer Christian Splies. Übrigens, Sie können den NetBib-Podcast jetzt auch per iTunes abonnieren. Momentan arbeiten wir noch etwas an einem Button für die Webseite. Sie können aber auch schon mal bei iTunes stöbern gehen. Ganz einfach mal NetBib eintragen in die Suchmaske von iTunes. Und die Podcasts sind bei iTunes ja auch kostenlos und können Sie ganz einfach abonnieren, einfach mal draufklicken und gehen Sie schon mal ein bisschen stöbern. Vielleicht finden Sie ja auch noch die ein oder andere alte Ausgabe, die vom Thema für Sie recht interessant ist, würde mich freuen. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund und wir hören uns.